lang von Millionen den Weg zur Zukunft klingen lässt. Wenn wir nur zweifeln und uns schonen, sitzt bald der Knechtschaftkette fest. Kamerad, halte Schritt, reih dich ein und zieh mit, unsere Fahne, wir leuchten voran. Kamerad, halte Schritt, reih dich ein und zieh mit, irgendwann sind vereint Millionen Mann. Irgendwann sind vereint Millionen Mann. Irgendwann sind vereint Millionen Mann. Wenn wir nicht unsere Kräfte nehmen, aus dem Wissen und aus jeder Tat, bleibt das Hoffen unter unserer Sehnen, ungehört an jedem neuen Tag. Kamerad, halte Schritt, reih dich ein und zieh mit, unsere Fahne, wir leuchten voran. Kamerad, halte Schritt, reih dich ein und zieh mit, irgendwann sind vereint Millionen Mann. Irgendwann sind vereint Millionen Mann. Irgendwann sind vereint Millionen Mann. Unsere Herzen müssen freudig schlagen, unser Tritt darf vorwärts nur gehen. Und erst dann wird aus dunklen Tagen unsere Zukunft leuchtend erstehen. Kamerad, halte Schritt, reih dich ein und zieh mit, unsere Fahne weht leuchtend voran. Kamerad, halte Schritt, reih dich ein und zieh mit, irgendwann sind vereint Millionen Mann. Irgendwann sind vereint Millionen Mann. Heut wie damals ist der Feind der Gleiche, reißt ihm schnell die Maske vom Gesicht. Stehe fest, er bricht nur alles Weiche, bei den Treuen, da wagt es lieber nicht. Kamerad, halte Schritt, reih dich ein und zieh mit, unsere Fahne weht leuchtend voran. Kamerad, halte Schritt, reih dich ein und zieh mit, irgendwann sind vereint Millionen Mann. Irgendwann sind vereint Millionen Mann. Irgendwann sind vereint Millionen Mann. Heut wie damals ist der Feind der Gleiche, reiß ihm schnell die Maske vom Gesicht. Stehe fest, er bricht nur alles Weiche, bei den Treuen, da wagt es lieber nicht. Kamerad, halte Schritt, reih dich ein und zieh mit, unsere Fahne weht leuchtend voran. Kamerad, halte Schritt, reih dich ein und zieh mit, irgendwann sind vereint Millionen Mann. Irgendwann sind vereint Millionen Mann. Irgendwann sind vereint Millionen Mann.